Du setzt es, was ich spannend finde, in einen etwas größeren gesamtpolitischen Zusammenhang, fängst mit dem Thema, ich sag mal, das Überlegen, das Nachdenken, die Wurzel zu betrachten an, mit einem Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit einem Zitat eines Präsidenten der Vereinigten Staaten, der von den Chemtrails natürlich noch gar nichts wusste, aber andere Hintergründe angesprochen hat. Das ist richtig. Ich wollte noch dem voranschicken, dass durch die Schweigespirale der Massenmedien viele Leute ja etwas ungläubig sind zu Chemtrails. Was das erklärt, drückt vielleicht Huxley ganz gut aus. Wir glauben nur das, was wir sehen, aber seit es TV gibt, glauben wir alles. Präsentiert Und bekommen, ja, genau. so ist es, ne? Und jetzt die Rede von Kennedy, Ja. die er gehalten hat, am 27. April 1961 schon. Heute ist uns kein offizieller Krieg erklärt worden. Wie heftig auch immer der Kampf sein möge, er wurde nicht in der traditionellen Weise erklärt. Was angegriffen wird, ist unsere Lebensart. Jene, die unsere Feinde sind, breiten sich über den ganzen Erdball aus. Kein Krieg ist erklärt worden, keine Grenzen wurden von marschierenden Gruppen überschritten, keine Raketen abgefeuert. Was uns feindlich entgegentritt, ist eine monolithische und rücksichtslose Verschwörung, die sich primär verborgener Mittel bedient, die auf Infiltration setzt statt auf Invasion, auf Subversion statt auf Wahlen, auf Einschüchterung statt auf freie Entscheidung, auf Agenten in der Nacht anstatt auf Soldaten am Tage. Es ist ein System, das gigantische menschliche und materielle Ressourcen aufwendet, um ein engmaschiges Netz zu weben, eine extrem effiziente Maschinerie, die mit militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche und politische Operationen miteinander verbindet. Ihre Vorbereitungen sind verheimlicht, nicht publiziert. Ihre Fehler werden begraben, nicht veröffentlicht. Ihre Dissidenten werden zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Kurz gesagt, führt das System seinen Kampf mit einer Disziplin, wie sie nur im Krieg praktiziert wird. Und mit dem es keine Demokratie aufnehmen kann. Es ist unsere Verpflichtung, die Bevölkerung zu informieren und zu alarmieren, um sicherzustellen, dass sie im Besitz aller Fakten ist, die sie benötigt und auch verstehen kann, welchen Bedrohungen, Aussichten und Entscheidungen wir gegenüberstehen. Die Medien haben nicht in erster Linie die Pflicht, die Bürger zu unterhalten und zu amüsieren, um das Triviale und Sentimentale in den Vordergrund zu stellen. Der Öffentlichkeit einfach nur zu geben, was sie will, sondern vielmehr zu informieren, aufzuzeigen, unsere Krisen anzusprechen, wie auch unsere Entscheidungen zu führen, zu formen, zu erziehen und gelegentlich sogar Ärger zu machen. Und Also insofern sollten sich das alle die, die dich wie mich und viele von uns als Verschwörungstheoretiker diffamieren und damit meinen, in die Ecke ja. stellen zu können, einfach nochmal zu Gemüte führen. Kennedy selber, der ja genau dann jenen Kreisen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Opfer Ja, gefallen ist, ja. spricht expressis verbis von einer Verschwörung, macht also deutlich, dass es da Ja. offensichtlich solche Hintergrundkräfte Ja. gibt. Er spricht sie nicht konkret an. Nein, Was nein. könnte er gemeint haben? Ja, ich denke, ähnlich wie Eisenhower, der in seiner Ja. Abschiedsrede ja auch gesagt hat, das Volk sollte sich hüten vor dem industriellen militärischen Komplex. Er hat das ja schon etwas direkter angesprochen. Das sind eben diese Hintergrundmächte, die wohl so gefährlich sind, dass wenn man sie ganz direkt benennt, man wahrscheinlich gleich tot ist. Ne? Ja. Jetzt haben die sich ja, ich sag mal, Organisationen geschaffen, in denen die weitere Entwicklung der Welt in verschiedenen Bereichen diskutiert wird. Ja. Und es ist ja nicht so, dass das komplett im Verborgenen passiert. Also man Nein. weiß durchaus, welche Gruppierungen da als Strippenzieher fungieren. Das ist richtig. Und es werden ja auch teilweise Signale gesendet, die die Wahrheit sagen, aber eben über Filme und Dinge, wo der Normalbürger sagt, naja, das ist ja nur ein Film. In Wirklichkeit sagen sie uns ziemlich direkt über verborgene Signale, was sie wollen. Also zum Beispiel gibt es ja das Bilderberger Treffen von 1954, also die Vereinigung von hochgestellten Leuten aus Finanz, Wirtschaft, Presse und Regierung, Wissenschaft zum Teil auch. Wissenschaft auch, genau, die sich eigentlich gar nicht treffen dürften nach den Verfassungen, Ja. weil sie da ja hochpolitische Dinge besprechen. die dann auch umgesetzt werden, weil in den letzten Jahren bekommt man ja ein bisschen mit, was da passiert. Und ein Dokument, was mit Mai 1979 datiert ist, bezieht sich auf den 25. Jahrestag des leisen Krieges, der mit subjektiver biologischer Kriegführung, mit leisen Waffen, gekämpft wird. Das Dokument erklärt, wie dies eine Doktrin ist, welche vom Policy Committee der Bilderberg-Gruppe während ihres ersten Treffens 1954 angenommen wurde. Zusammenfassend wurde Folgendes gesagt. Es ist ein Krieg gegen die Weltbevölkerung in Richtung sozialer Kontrolle. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument von der Bevölkerung verborgen bleiben muss, da es sonst als eine formelle Kriegserklärung aufgefasst werden würde. Die Lösung heutiger Probleme erfordere eine Vorgehensweise, die mitleidslos freimütig ist, ohne sich bezüglich Religion, Moral oder kultureller Werte den Kopf zu zerbrechen. Geschichtlich gesehen entstammt diese leise Waffentechnologie dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde bald von den Personen in Machtpositionen erkannt, dass die gleichen Methoden zur totalen Kontrolle der Gesellschaft benutzt hat. Ja. Auch ein erstaunlicher Klartext. Und wenn man sich überlegt, dass das ein Papier ist, du hast darauf hingewiesen, dass 1954 ursprünglich mal verabschiedet, dann 25 Jahre später publiziert wurde oder rauskam, muss man ehrlicherweise sagen. 1954 sind die Schrecken des Krieges gerade mal 9 Jahre her. Wie wenig diese Täter aus dem unglaublichen Leid des Zweiten Weltkrieges gelernt haben, ist schon erschütternd. Ja. Also ich denke, man arbeitet ja sowieso, um das Volk im Zaum zu halten mit Angst. Und wenn die Angst vergeht, das ist ja immer etwas so ungesund für die Regierenden, weil dann das Volk vielleicht frech werden könnte und Rechte einfordern könnte. Und deswegen arbeitet man eben mit dieser Angsterzeugung. Und wir haben ja die neueste Geschichte, auch über die wir heute reden, geht es ja um Umweltverschmutzung, Vernichtung und so weiter, Klimaveränderung. Die sind ja heute zu allgegenwärtigen Begriffen geworden. Es geht ja sogar so weit bei Klima-CO2-Geschichten, dass in England Filme zu sehen sind, die man sich auf YouTube angucken kann, wo quasi eine Lehrerin den Schülern die Frage stellt am Ende des Unterrichts, wie viele Leute machen denn für euch die 10% CO2-Sparaktion mit? Und dann melden sich fast alle, die was machen wollen, und 3 melden sich nicht. Und dann sagt sie, no problem, no problem, drückt dann auf einen roten Knopf und diese 3 Kinder explodieren und das Blut spritzt an die Wand. Das ist doch die direkte Drohung, dass so nach dem Motto, wenn ihr uns das nicht glaubt, was wir euch da erzählen, dann geschieht euch Fürchterliches. Das Perfide oder das Spezielle bei diesem Clip ist, dass im Vorfeld diese faktisch eigentlich unerträgliche Lehrerin immer wieder die Freiwilligkeit betont und darauf hinweist, dass es also alles, also man es um die Liebe, um den Planeten geht und so weiter und so weiter und jeder kann hier mithelfen, aber natürlich würde kein Druck ausgeübt, natürlich sei es freiwillig dann, nachdem die Klingelglocke des Schulunterrichts läuft, die anderen das Klassenzimmer verlassen haben, sie die 3 zurückhält und die dann in die Luft jagt. Und dieser Spot ist nicht ein ironisierender Spot der Gegner, sondern es ist ein Spot mit einem Absender, der hinter dieser Botschaft steht.